so many things we have not understood that Jesus said because we have not looked at the Bible through the lenses of Judaism. Es gibt so viele Dinge, die Jesus sagte, die wir noch nicht verstehen, weil wir die Bibel nicht durch die Brille der jüdischen Kultur betrachten. Think about this. Denk darüber nach. I'm so convinced that if Jesus would walk the earth today in your country, ich bin fest davon überzeugt, wenn Jesus heute in deinem Land auf der Erde wäre und er all die Wahrheiten lehren würde, die er damals lehrte, ich bin mir so sicher, er würde andere Gleichnisse verwenden. Er würde die gleichen Wahrheiten weitergeben. But he would say the same truth with stories, with parables that make sense to you. Aber er würde dieselben Wahrheiten mit Geschichten und Gleichnissen erzählen, die für dich Sinn machen. When we were engaged, als wir verlobt waren, Debbie bought me a huge book. Kaufte mir Debbie ein dickes Buch. It's called The Complete Works of Josephus. Es heißt Die vollständigen Werke des Josephus. The Jewish historian. Ein jüdischer Geschichtslehrer. I mean, have you heard of it? Does it exist in Portuguese? Uh-huh. Hast du davon gehört? It's like an encyclopedia. Es ist riesig, wie eine Enzyklopädie. You know, when she bothers me, man, I love to go through that. Oh, ich liebe es, darin zu stöbern. Because so many things we have never understood because we think Jesus spoke them into our culture. Denn so viele Dinge haben wir noch nicht verstanden, weil wir denken, dass Jesus sie in unsere Kultur hineingesprochen hat. Aber das tat er nicht. They knew exactly. Monday, Thursday, figuring, changing your face, looking like everybody you're fasting. Als er zu ihnen über das Fasten sprach, wussten sie genau, Montag, Donnerstag, das Gesicht so aussehen zu lassen, als würde man fasten. Figurado, eles não deveriam fazer aquilo. And Jesus says, no. Und Jesus sagte, nein. Wasch dich, just go to your bedroom. So, geh in dein Zimmer, the door. Schließe die Tür. It has nothing to do with man, it has to do with you and me. Es hat nichts mit den Menschen zu tun, es geht nur um uns beide. So, look. Also schau. I hope I can answer all of the questions about fasting. Ich hoffe, ich kann alle Fragen zum Fasten beantworten. It really depends how many questions you have. Which questions you have. Es kommt darauf an, wie viele Fragen es sind und welche du hast. Not only have I studied the Word of God extensively about fasting. Ich habe nicht nur ausgiebig das Wort Gottes über das Fasten studiert. I read a whole bunch of books about it. Und ich habe viele Bücher darüber gelesen. But also I have made fasting part of my normal Christian life since 1982. Seit 1982 habe ich das Fasten zum Teil meines normalen christlichen Lebens gemacht. 40 years fasting is a part of my life. Also seit 40 Jahren ist Fasten Teil meines Lebens. And this is something that kind of not bothers me, but kind of I want to adjust in the Christian life. Und das beunruhigt mich nicht wirklich, aber ich möchte es im christlichen Leben gerne korrigieren. Seems to me, es erscheint mir so, whenever I say these things, I generalize. Of course I do. Und Leute, immer wenn ich diese Dinge anspreche, sage ich natürlich ganz allgemein. That's how it is everywhere. Ich sage nicht, dass es überall so ist. But it seems to me, aber ich habe den Eindruck, that in the Christian world, dass in der christlichen Welt, there are two extremes. Da gibt es zwei Extreme. One extreme is that we don't want to fast. We're in the new covenant, I don't want to fast. Und das eine Extrem ist, wir wollen nicht fasten. Im neuen Bund will ich nicht fasten. The other extreme is this. Und das andere Extrem ist, do a couple of extended long fasts. We are extreme fasters. Wir legen einfach ein paar lange ausgedehnte Fastenzeiten ein. Wir sind Extremfaster. And that's it. Und das war's dann. I believe both are wrong. Ich glaube, beides ist falsch. My understanding of the Bible and of the words of Jesus, so wie ich die Bibel und die Worte Jesu verstehe, fasting needs to be a lifestyle, just like praying and giving is a lifestyle. Muss Fasten ein Lebensstil sein, so wie Beten und Geben ein Lebensstil. So what would you think? Was hältst du denn davon? If one time a year you spend 5 days praying constantly, you don't do anything else. Wenn du einmal im Jahr 5 Tage lang ununterbrochen betest, du machst nichts anderes und danach betest du gar nicht mehr. Was meinst du? You would think this absurd. Du würdest doch denken, das ist absurd. Correct. Richtig. It's just as absurd to spend a couple of long fasts a year and then don't fast. Genauso absurd ist es, einmal im Jahr lange zu fasten und dann überhaupt nicht mehr. So what happens? Was geschieht? If one time a year you take a large amount of money and you give it to the poor, give it to the kingdom, wherever, and then never again give a penny. Wenn du einmal im Jahr eine große Summe Geld an die Armen gibst oder ins Königreich gibst, wem auch immer, und dann nie wieder einen einzigen Cent. How generosity works. Wir wissen, das funktioniert so nicht. And in fasting it's just the same. Und mit dem Fasten ist es genauso. Jesus spoke into a culture where they understood we fast one day a week. Jesus sprach zu einer Kultur, die verstand, wir fasten einen Tag pro Woche. No, I do believe that extended fasts are good. Ich glaube, dass längere Fastenzeiten gut sind. I believe they're beneficial. Ich glaube, sie sind nützlich. But I do not believe that they can substitute a lifestyle of fasting. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Lebensstil des Fastens ersetzen können. It must be part of our life. So es muss ein Teil unseres Lebens sein. You know, the best thing is, I think, das Beste ist, das denke ich, just my personal opinion, das ist nur meine persönliche Meinung, that fasting becomes a natural part of your Christian walk. Dass Fasten ein natürlicher Bestandteil deines christlichen Wandels wird. Take one 24-hour day a week and just abstain. Yourself from food. Verzichte zum Beispiel einmal in der Woche 24 Stunden lang auf Essen. Und dann reden wir darüber, was Fasten wirklich bedeutet, wie es im Neuen Bund aussieht und so weiter. Also sollen Christen fasten? Ja, natürlich, das wissen wir bereits. Lass uns ein paar Dinge auf die Tafel schreiben. Ich schreibe die Frage in schwarz auf. Sollen wir im Neuen Bund fasten? Going to write it just in Portuguese. Wir schreiben es einfach auf Portugiesisch auf. Okay. Oh, I could actually write it in English too. Ich könnte es eigentlich auch auf Englisch schreiben. But I think you guys can get this. Aber ich denke, ihr versteht das schon. Yeah, we'll leave it in Portuguese. Shall we fast in the new covenant? Question mark. Sollen wir im neuen Bund fasten? Fragezeichen. And then you write here, yes. Und dann schreibst du hier. Ja. So the first question I've shown you very clear from the Bible. Also die erste Frage habe ich dir ganz klar anhand der Bibel gezeigt. That in the new covenant nobody is exempt from fasting. Niemand im neuen Bund ist vom Fasten befreit. You know, I tell you a story. Ich erzähle dir eine Geschichte. That was really very impacting for me. Die war wirklich sehr prägend für mich. You know, like I told you that for me fasting is a normal part of my Christianity. Ich erzählte bereits, dass Fasten für mich ein normaler Teil des Christenseins ist. Es war 1999. Ich könnte dir sogar den Tag sagen, aber das ist nicht nötig. The Lord said to me, der Herr sagte zu mir, Reinhard, I would like you to do a 40-day fast. Reinhard, ich möchte, dass du 40 Tage lang fastest. He told me that a few months before. Er sagte mir das schon ein paar Monate vorher. And he even told me exactly which day I should start the 40-day fast. Außerdem sagte er mir exakt, an welchem Tag ich mit dem 40-tägigen Fasten beginnen sollte. I had done 30-day water fast, but never 40-day. Bis dahin hatte ich schon 30 Tage Wasserfasten gemacht, aber noch nie 40 Tage lang. And I was determined to obey God. Und ich wollte Gott unbedingt gehorchen. Aber ich war ein bisschen ängstlich, etwas nervös. Ich dachte, ich will Gott gehorchen, aber wie soll ich denn 40 Tage schaffen? Und dann las ich, dass Jesus in der Wüste war. Und er fastete 40 Tage lang. Schau mal. At the end of 40-day fast, the Bible says Jesus was hungry. Am Ende der 40 Tage sagt die Bibel, Jesus hatte Hunger. And it says the angels came and ministered to him. Und die Engel kamen und dienten ihm. So I said this. Da sagte ich. I said, Lord, if you needed the angels to minister to you at the end of your 40-day fast, Herr, du hast die Engel am Ende deiner 40-tägigen Fastenzeit gebraucht, um dir zu dienen. Wie du sollst ja schon 40 Dias. I'm not you. Ich bin aber nicht du. I need them in the beginning. Ich brauche sie gleich am Anfang. I just wanted to express my heart. Ich drückte nur mein Herz aus. So look what happened. Und schau, was passierte. First day of my fast, am ersten Tag meines Fastens my son to school. Brachte ich meinen Sohn zur Schule. I lived in Vienna. Ich wohnte in Wien. Our son Christopher was 9 years old at that time. Unser Sohn Christopher war damals 9 Jahre alt. And we had a very big golden retriever, a big stocky, muscular dog. Wir hatten einen sehr großen golden retriever, einen großen, kräftigen, maskulinen Hund. And Christopher he went away for a week school retreat. Und Christopher ging für eine Woche auf eine Schulfreizeit. Also college uma semana. And the school was very close to our house. Und die Schule war in der Nähe unseres Hauses. So we walked. Und deshalb gingen wir zu Fuß. Maybe 5 minutes. Vielleicht 5 Minuten. So I said to Christopher, let's go. I'm going to walk the dog and let's go to school. Ich sagte zu Christopher, lass uns einfach laufen. Ich nehme den Hund und wir gehen zur Schule. Christopher loved our dog. Und Christopher liebte unseren Hund. And Christopher said, Daddy, can I take the dog and you take the suitcase? Und er sagte, Papa, kann ich den Hund nehmen und du nimmst den Koffer? So I was rolling the suitcase along on its wheel. Ich rollte also den Koffer entlang. Yes. And Christopher had the leash, which was kind of a rope, tied around his wrist. Und Christopher hatte die Hundeleine so um sein Handgelenk geschlungen. And he walked the big dog. Und er lief mit dem Hund. Sure. And then came a big German Shepherd. Und dann kam ein großer deutscher Schäferhund. And our dog liked to fight with other big dogs. Und unser Hund kämpfte gerne mit anderen großen Hunden. brigar com outros cachorros. Little dogs, he didn't care. Big dogs, he liked to fight. Kleine Hunde waren ihm egal, mit den großen kämpfte er aber gerne. So Christopher knew that. Und Christopher wusste das. He said, Dad, I'm gonna cross the street until this dog has gone by. Er sagte, Papa, ich gehe auf die andere Straßenseite, bis der Hund vorbei ist. Le Mans passe. I said, okay. Ich sagte, okay. So Christopher crossed the street, the other dog went by. Also überquerte Christopher die Straße und der andere Hund ging vorbei. Passando. When the dog went by, I shouted. Als der Hund vorbei war, rief ich. Passou, eu gritei. I shouted to our dog. Ich rief unserem Hund zu. Dusty. Er hieß Dusty. I said, Dusty, Dusty, come here, come here, come to daddy. Eu disse, Dusty, Dusty, komm her, komm zu Papa. I trained the dog. I had him to school 4 years. Und der Hund war gut trainiert. Ich ging mit ihm 4 Jahre zur Hundeschule. He obeyed me perfectly. Und er gehorchte mir aufs Wort. I said, "Come to daddy." The dog raced across the street towards me. Und in dem Augenblick, als ich sagte, "Komm zu Papa," raste der Hund über die Straße zu mir. Na minha direção. My son was not strong enough to hold him back, so my son began to run because the dog was dragging him. Mein Sohn war nicht stark genug, ihn aufzuhalten, also begann er zu rennen. Weil der Hund ihn mit sich zog. And my son was a super active guy, so he was fine to run. Mein Sohn war ein sehr aktiver Junge und er konnte gut rennen. Ele era super atlético, então ele corria muito bem. Remember, first day of my fast, I said I need the angel in the beginning, not at the end. Erinnerst du dich? Am ersten Tag meines Fastens sagte ich, ich brauche die Engel am Anfang, nicht am What Ende. I did not see, was ich vorher nicht sah, is from the left, there was a tramway coming very fast. Von links kam eine sehr schnelle Straßenbahn an. Superfície vindo de uma maneira muito rápida. It was clear to me. Und mir war klar, I've just lost my son and my dog. Ich verliere gerade meinen Sohn und meinen Hund. Ein Terrestre estava vindo, eu pensei, perdi meu cachorro e perdi meu filho. They're gonna be dead. Sie werden tot sein. I shouted, Jesus! Und ich rief, Jesus! Gritar, Jesus! I saw with these two eyes. Und mit diesen beiden Augen sah ich angels like flashing lights shooting down from heaven. Zwei Engel, die wie Blitze vom Himmel herabschossen. One pushed the dog back and one pushed the son back. Einer stieß den Hund zurück und der andere stieß meinen Sohn zurück. They saved the life of my son and my dog. Sie retteten das Leben meines Sohnes und meines Hundes. When the train was by, als die Straßenbahn vorbei war, so Christopher came over to me. Kam Christopher zu mir herüber. Nine-year-old boy. Ein neunjähriger Junge. Daddy, did you see these two angels? Und er sagte, Papa, hast du die beiden Engel auch gesehen? I did. Ich sagte, ja, habe ich. Also schau. God sent his angels before I fasted. Gott schickte seine Engel, bevor ich fastete. You know why this is important? Weißt du, warum das wichtig ist? Because fasting is not a bargaining with God. Weil Fasten kein Feilschen mit Gott ist. God didn't send the angels because I convinced him by fasting because I hadn't even started yet. Gott schickte die Engel nicht, weil ich ihn durch Fasten überzeugte, denn ich hatte noch gar nicht angefangen damit. So look at this. Also schau. Então, we shall fast. Wir sollen also fasten. But the question is, is that the only evidence we have that we should fast the words of Jesus? Aber die Frage ist, sind die Worte Jesus der einzige Beweis dafür, dass wir fasten sollen? My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn euch gefällt, was ihr gelernt habt. Was hat ihr aprendido conosco? And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn ihr euch fragt, ob es noch mehr Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. Mentoring group. Es gibt eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Also wenn du wissen möchtest, was wir tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst weitergeleitet zu all den anderen wunderbaren Informationsquellen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.